Hören Sie jetzt den Flurfunk im Schneckenradio. Und zwar mit der 21. Ausgabe. Das Intro hört sich ein bisschen neu an. Und zwar, weil ich gestern Abend einen kleinen Rappel bekommen habe. Und zwar war es so, ich habe hier beim Schneckenradio eigentlich immer Podsafe Free Music, weiß der Geier, wie das heißt, verwendet. Also schon irgendwie so richtig schöne Musik, die auch auf der betreffenden Seite als problemlos für Podcasts anwendbar dargestellt worden ist. Und ich hatte mir irgendwie zusammengereimt, wenn ich, falls die GEMA mal fragt, wo die Rechte liegen, dann sagen kann, ja, also da auf der Seite steht von wegen, ihr habt die Rechte nicht, sondern hier ist frei für Podcasts. Dann bin ich aus dem Schneider, war also, als die Seite weg war, ein bisschen nervös und dachte, ich kann jetzt wohl nicht eine alte Seite aus dem Cache denen zeigen und sagen, von wegen, da stand auch mal irgendwann mal, dass das so okay sei. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgesurft und bin tatsächlich auf eine Seite, und die werde ich verlinken können, wenn ich sie wieder finde, gestoßen, wo ein Anwalt sagt, ja, es gibt da in Amerika auf Internetseiten erhältliche Musik, die für Podcasts problemlos verwendbar ist. Das heißt, für deutsche Podcast-Seiten gar nichts. Das heißt für die nichts. Dieses Abkommen ist in Deutschland nichtig. Ich kann damit ein Riesenproblem haben, wenn ich glaube, das wäre jetzt so einfach auch in Deutschland möglich. Und dort stand dann auch noch, oder irgendwo anders noch, dass die GEMA, das hatte ich aber auch schon mal im Hinterstübchen gehabt, Geld verlangen kann, wenn jemand, der Musik auf seinem Blog verwendet oder auf seiner Internetseite, nicht nachweisen kann, dass er die Rechte zur öffentlichen Aufführung dieses Werkes besitzt. Dann soll er gleich an die GEMA zahlen, weil es angeblich dem GEMA nicht zuzumuten sei, über alles und jedes Musikstück zu wissen, ob es die Rechte dafür hat. Und wahrscheinlich hat es die Rechte, wenn es Rechte gibt. Und wenn nicht, kann man es ja irgendwie so nachweisen. Und ich weiß nicht, auf welchem Trip die bei der GEMA gerade sind, aber für den schlimmsten Fall dachte ich mit im Hinterkopf haben, dass man viel Geld bezahlen muss bei der GEMA für das Nutzen von Musik für, was weiß ich, ein paar Monate. Das ist, glaube ich, monatsgebunden. Also man soll pro Monat für die Musik dann zahlen, das ist also viel zu teuer. Viel zu teuer. Lohnt auch nicht, weil beim Podcasten ist ja nicht die Eingangsmusik das Wichtige. Und so viele Musikpodcasts gibt es dann auch nicht. Und diese Stücke darf man auch gar nicht komplett spielen, selbst wenn man dafür bezahlt hat. Also das ist ganz, ganz großer Scheiß. Wo mir dann aber, wie gesagt, klar geworden ist, im Grunde habe ich, wenn es arg kommt, eine riesige Arschkarte. Und wenn man das auch noch per Monate rechnet, da kann man ja richtig, richtig, richtig viel Geld für zahlen, wenn man halt nicht genau nachweisen kann, wo die Musik, die man da verwendet, eigentlich herkommt. Also beziehungsweise wer die Rechte daran hat. Und wenn man selbst für Musikstücke, die gar nicht der GEMA gehören und eigentlich nur irgendjemand irgendwo mal online gestellt hat, wenn man selbst dafür zahlen muss, nur weil man denjenigen dann gar nicht erreicht, ja, dann ist blöd. Vielleicht werde ich dann noch den einen oder anderen versuchen zu erreichen, aber momentan habe ich eigentlich es so hingebastelt, dass ich auch einfach irgendwelche sprachlichen Einführungen in die jeweiligen Podcasts habe. Dann kommt man schneller zum Reden, zum eigentlichen, worum es gehen soll, und dann bin ich gar nicht so unzufrieden mit dem Ergebnis, was ich bislang da reingehört habe, wie es sich jetzt anhört. Dadurch, dass die Musik fehlt. Und ansonsten muss man vielleicht mal selber klimpern oder so. Mal schauen. So, und heute Abend habe ich auch noch Lust auf ein Bierchen. Und das Ding ist, ich bin tatsächlich mit dem Trinken gerade spät dran. Wir hatten Keine Ahnung, was November. November, glaube ich, also im Oktober, November, irgendwann mal eine Halloween-Party, wahrscheinlich zum 30. Oktober. Dazu hatte ich Bier eingekauft. Das ist immer noch nicht leer. Ich hatte drei 20er Kisten. Ich weiß nicht mehr, warum das nicht leer gegangen ist, aber es ist nicht leer gegangen. Und haltbar ist es noch bis zum 13.06.2015. Also, ja. Noch ist es richtig haltbar, aber in 4 Wochen sollte es dann weg sein. Traugott Simon. Das Ding ist bloß, ich habe es draußen, die ganze Zeit draußen gehabt, weil ich dachte, also im Keller, dann vergesse ich es eh. Lass es mal draußen stehen. Die Korken rosten aber irgendwann. Und das, also nicht das Haltbarkeitsdatum wie bei meinem Onkel ist das Problem, der gerne mal abgelaufenes Bier serviert, sondern die verrosteten Korken. So, und deswegen gibt es heute Abend mal Bier. Es gibt tatsächlich ansonsten nicht so oft Bier hier. Also während der Woche jetzt, oder? Ist auch am Wochenende weniger geworden. Also falls man mal zum Trinken kommt. Man trinkt dann immer irgendwie anderes Zeugs. Und oftmals, also da bin ich also wirklich auch, man wird echt alt. Also man reagiert jetzt komisch auf Pilz oder auf Bier. Und ich habe nicht raus, welches Bier das wirklich dann so macht oder ob es an Mangelernährung oder zu wenig Wasser trinken liegt, keine Ahnung. Man kriegt einen komischen, dämlichen Kopf am nächsten Tag. Gar nicht, nicht unbedingt Kopfschmerzen, sondern eine Vergipstheit des Kopfes, dass man nicht so flexibel ist und sowas. Also viel, viel konservativer auf einmal. Vielleicht gibt es auch einen direkten Zusammenhang zwischen Konservativität und Alkohol. Und das gefällt mir halt gar nicht. Und dann habe ich halt gedacht, also ich trinke was anderes. Da geht es besser mit. Da habe ich am nächsten Tag einen guten Kopf. Auch wenn ich an Alkohol viel mehr vertrinke. Aber es geht einem dann doch besser. Doch, macht sich gut an. Kann man trinken, bevor die Holde nach Hause kommt? Muss das Bier hier weg sein? Ich weiß es nicht, aber nein, aber. So, und weil ich dann natürlich, also weil es dann einen fuchst, wenn man selber so eine Podcast-Seite hat, will man natürlich irgendwie relativ schnell. Also, ich habe gestern dann wirklich alle Posts, wo irgendwo die verklagenswert eventuell gewesen wären, tatsächlich sofort auf Null geschaltet, weil ich dachte, es gibt keine Anzeichen, dass da gerade jemand guckt, aber sicher ist sicher. Und irgendwelche Files kann man vielleicht auch direkt umwandeln und sowas. Und das hat heute sowieso relativ fix irgendwie geklappt und irgendwie von. Lass mich mal lügen, ich habe. So viel habe ich noch gar nicht. Müsste ich jetzt aber echt überlegen. Also ich habe mehr als 50 Podcasts. Müsste ich jetzt aber einfach mal auf die Seite gucken. Bei den Saufgetränken bin ich vollständig. Bei dem Flurfunk fehlen mir noch 18. Bücherschrank bin ich vollständig und bei den Anmerkungen zum Weltgeschehen fehlen mir noch 30, also fehlen mir noch 48. Ist das richtig? Das ist wohl richtig. Ja, 48 fehlen mir. 22 habe ich online. Also habe ich heute schon fast. Ein Drittel vielleicht so. Zwischen einem Drittel und einem was? Von 70, habe ich 22. Ist das ein Drittel? Lass das heute mal ein Drittel sein. Das heißt aber, die aktuellen Sachen sind drin. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus, wenn da irgendwie so eine Anmerkung zum Weltgeschehen 39. Folge steht und in Klammern nur 8 online. Aber gut, dann ist halt das Archiv momentan noch nicht online. Und da bin ich jetzt auch nicht so fuchsig dahinterher, dass das jetzt unheimlich schnell online sein muss. Das darf ruhig noch ein bisschen. Podcasts sind aktuell interessant, also wer das Archiv durchstöbern will. Der hat halt gerade ein bisschen Pech gehabt. Und wer ganz neu ist, der hat beim Anmerken, glaube ich, jetzt auch wieder 8 Stunden zum Hören. Das sollte erstmal auch reichen. Nö, beim Flurfunk sind es, glaube ich, auch die letzten zwei sind noch aktuell. Und da war vor, war es die drittletzte Folge sozusagen. Mit dieser, die viertletzte, die war August 2014. Ja. So. In meiner Heimatstadt durfte ich einen gewissen Shitstorm, wenn man das so nennen möchte, ertragen. Und zwar gibt es dort irgendwie einen. Ja, es gibt einen Verein, der eine Jugendeinrichtung unterstützt. Der möchte aber gerne hoch hinaus. Und das ist ja nicht verboten. Der hat mit sehr viel Fördergeldern im letzten Jahr und der SV einer Schule ein politisches Event gemacht, das aber irgendwo, also es war opulent, aber inhaltlich war es ziemlich arm. Was wird das für ein Geräusch? Das heißt, es ist eigentlich nicht zu einer wirklichen Annäherung gekommen zwischen Politik und Jugendlichen. Und die Politik möchte das natürlich unbedingt, weil die keine Jugendlichen ansprechen. Also sowieso, also Lokalpolitik, die haben ab 35, alles was unter 35 ist, haben die ein riesiges Problem. Da ab dem Zeitpunkt kommen dann so die Lehrer. Ne, die gehen dann wieder in die Partei rein oder sowas, wenn sie was machen wollen oder sowas, wenn sie sich gesetzt haben im Leben und sowas. Dann gehen die wieder in eine Partei rein oder überhaupt erstmal und sind dann die Jüngsten, die da was machen. Und darunter gibt es nichts. Also der Kontakt zu dem alles, was jünger ist, ist halt abgebrochen. Und wenn es dann so eine Jugendveranstaltung gibt, ist von den Parteien natürlich auch die Hoffnung dabei, dort wieder den Anschluss zu bekommen. Und bei dieser Veranstaltung hat die Junge Union dann rausgeworfen, man möchte unbedingt ein Jugendparlament machen, installieren, wenn Münster das kann. Kann Ibbenbüren das ja auch. Naja, Münster ist halt eine reiche Stadt. Ibbenbüren ist das nicht. Auch verhältnismäßig, wenn man es runterrechnet, ist Ibbenbüren immer noch keine reiche Stadt verglichen mit Münster. Also das hinkte doch sehr, sehr stark, dieser Vergleich. Und bislang ist es halt immer an Kosten gescheitert. Die Politik hat sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, es ist an den Jugendlichen gescheitert. Die Jugendlichen sind nicht gekommen. Das stimmt nicht. Die Kosten waren immer das Problem, das wollte niemand bezahlen. Und jetzt ist man wieder auf den Trichter gekommen, dass die Verwaltung zu fragen, macht doch mal einen Vorschlag. Was die Verwaltung gesagt hat, ist viel zu teuer. Überraschung. Worauf die Politik sagt, ja, mach noch mal einen Vorschlag. Vielleicht gibt es da sonst was. Also die Antwort wird dieselbe sein. Und von der Verwaltung ein super kreatives Projekt zu erwarten, mit dem man Jugendlichen in die Parteien reinsteuert. Also, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Tja, und dann habe ich da den Veranstalter kritisiert und sowas und dadurch hat sich dieser Verein, der da im Hintergrund auch gewerkelt hat, neben den SV, sich angesprochen gefühlt, naja, wenn sie wollen. Und da habe ich gesagt, ja, also, was ist denn hier eigentlich mit meinem Mikro? Jetzt höre ich mich besser. Okay. Also akustisch in der Hauptstraße war nicht so die beste Idee, fand ich. Dass man irgendwelche Kleinstparteien mit irgendwelchen Aktionen dadurch Also, dass man nicht eingegriffen hat, dass man denen das Feld überlassen hat mit irgendwelchen, wir machen jetzt hier, ne? Unterschreiben Sie mal diese Liste und dann wird diese Forderung durchgehauen. Also man wollte sofort das Jugendparlament per Dekret so irgendwie so zumindest in den Rat hauen. Das ist nie in den Rat gekommen, selbst von denen, die es unterschrieben haben, ging das nie da rein. Das war also eine reine PR, übelster Art, und das war auch relativ fix zu erkennen. Bloß die Moderatoren waren da nicht darauf vorbereitet, dass es Störfälle gibt, die man eigentlich im Griff haben muss. Das ist sozusagen normales Handwerk von Politik. Provokation ist schon ein Handwerk von Politik. Das ist schon so. Man kann natürlich was fordern, das ist jetzt nicht so schlimm. Ob man das wirklich bei so einer Jugendveranstaltung machen will, kann man natürlich nachfragen und sowas. Also in diese Richtung ging meine Kritik. Fand der Verein gar nicht gut und kam an von wegen, weil ich in Ippenbüren noch im Vorstand des Stadtjugendrings bin, dürfte ich nicht, ja wahrscheinlich aus deren Sicht irgendwelche anderen Projekte kaputt reden. Aber ich habe es ja nicht kaputt geredet. Also die machen problemlos dieses Jahr, zumindest der Ankündigung nach, das nächste Projekt. Also das habe ich kaputt geredet. Die machen es nochmal. Also, ich kann es wohl kaum kaputt geredet haben. Also es wird natürlich gesagt, da gibt es Jugendliche, die dann keinen Bock mehr drauf haben. Das ist ein gewagter Vorwurf, dass irgendwelche Jugendlichen wegen Kritik von außen dann abspringen. Das glaube ich auch nicht, weil ich selber solche Projekte gemacht habe. Kritik von außen war nie ein Grund aufzuhören, irgendwas einzustampfen. Das war es nie. Innerprojektmäßige, ihr wisst, was ich meine, Probleme. Die waren viel eher. Oder dass man ein Jahr später, gerade als Jugendlicher, ganz andere Schwerpunkte setzen möchte, was anderes machen möchte und nicht nochmal Politik. Und die Veranstaltung hat sowieso nicht den Eindruck gemacht, dass es ein Bedürfnis der Jugendlichen um ihn gewesen ist, da eine Politikveranstaltung zu machen, sondern das wurde schon ein bisschen gesteuert. Nun ja, da gab es hinter den Kulissen schon starke Kritik an mir, hat nicht gefruchtet. Ich musste gegenhalten, das hat aber geklappt und so. Und jetzt gab es, also dieser Verein machte irgendwie so ein riesen Brimborium um einen Hawaii-Jazz-Austausch, also mit Leuten aus den USA. In Hawaii wollte man da ein Jazz-Ding machen. Unterstützt vom LWL, von der Landwirtschafts. Und da war es so, dass sie irgendwann an die Presse gegangen sind und gesagt haben, wir müssen den Austausch jetzt doch abblasen für dieses Jahr, weil wir die Förderung nicht gekriegt haben. Haben da schon reingeschrieben, ich weiß nicht, ob sie einen Grund reingeschrieben haben. Aber ich glaube schon. Und zwar ging es um eine Beanstandung des LWL, eine Beanstandung des LWL bezüglich des Umstandes, dass halt dieser Verein schon mit dem Projekt angefangen hat, bevor die Zusage über eine Förderung gekommen ist. Und das steht halt einfach auf den Förderanträgen der LWL einfach drauf. Kann man online lesen, da steht da richtig fett drauf, dicker können sie es nicht machen. Wenn ihr vorher damit anfangt, irgendwas zu bestellen, irgendwas, was damit zu tun habt, kriegt ihr keine Förderung. Ägy. Hat der Verein gemacht, hat keine Förderung gekriegt und sagt wegen der, also sie haben Flüge gebucht und wegen der Stornogebühren haben sie jetzt 40.000 Miese und das, haben sie auch noch in den Brief an die Eltern reingeschrieben, würde irgendwie die gesamte Jugendarbeit gefährden. Und daraufhin habe ich gesagt, A, finde ich es peinlich. Ich habe geschrieben, dass man Verträge nicht lesen kann, nur steht das da wirklich dick drauf. Und das ist der Vertrag und den unterschreibt man. Und da stand offensichtlich nicht irgendwie wo ein Sternchen noch und wie abgesprochen, machen wir jetzt das so und so, sondern sie haben das, also ich meine, keine Ahnung, vielleicht war es auch ein ganz anderer Vertrag, aber in der Kritik des LWL an diesem Verein steht natürlich genau das drin, von wegen, die haben früher angefangen mit irgendwelchen Sachen, was das Projekt betrifft, aber auf unseren Anträgen steht dick drauf, und das kann man halt auch nachlesen, dass es da dick drauf steht. Man darf nicht, sonst keine Förderung. Und darauf beruft sich jetzt LWL. Und warum sollten die jetzt auch irgendwas anderes sagen? Das ginge ja gar nicht gegenüber anderen Vereinen. Und warum sollten sie überhaupt jemals diese Zusage gemacht haben? Weil irgend so ein Verein hat ja nicht bei denen Stein im Brett, nur weil die jetzt ein großes Ding haben, was nach Amerika geht. Kann natürlich alles noch sein und sowas, aber ich habe erstmal gesagt, ich vertraue dem, was von der LWL kommt, und sage von wegen, also wenn die offensichtlich nicht ihr Verträge lesen können, ist das schon mal ein bisschen peinlich. Also man hat sich auf eine Seite geschlagen, es sieht auch so aus. Aber man weiß es natürlich nicht wirklich. Gut. Aber es gibt jetzt keine Förderung. Ist nicht lustig, ist nicht lustig. Das wollte ich nicht damit sagen. Aber ich wollte ein bisschen verteidigen, dass ich gesagt habe, das ist aber peinlich. Und man hätte es besser ausdrücken können, wie ein, also ich habe das dann auf Facebook gepostet, und irgendwann kam jemand und sagte, wie kann man denn Geld ausgeben, ohne die konkrete Zusage, dass man eine Gegenleistung dafür hat? Also dass man eine konkrete Zusage für Geld brauche ich, um irgendwas zu bestellen. Und genau das ist der Punkt, den habe ich so nicht herausgearbeitet, aber ich meine, genau das ist der Punkt. Und insofern haben die Kritiker, glaube ich, dann durchaus recht, egal was die Parteien dann meinen. Offensichtlich war es nicht so, dass es eine schriftliche Abmachung gegeben hat, so dürft ihr es machen und dann kriegt ihr Geld. Sondern genau daran ist es gescheitert. Und das finde ich nach wie vor peinlich. Also, wie naiv möchte man denn bitte sein? Bei solchen Summen. Also, man war wirklich auf mehr als 40.000 angewiesen und macht dann so einen Fehler. Das verwundert mich dann doch. Also, genau an der Stelle muss ich jemanden haben, der sagt, von dem ich wirklich ausgehen kann, jemanden Anwalt oder jemand, der wirklich dann Ahnung davon hat. Was immer da schiefgelaufen ist, das Wort peinlich verteidige ich. Gut. Und, habe ich noch was gesagt? Ich muss gerade überlegen. Ja, wie gesagt, es wurde geschrieben, von wegen, irgendwie Jugendarbeit wäre dadurch gefährdet. Und das ist irgendwie so Quatsch, weil dieser Förderverein unterstützt ein Jugendzentrum, und dieses Jugendzentrum wird einfach von der Stadt finanziert. Und das ist nicht durch den Verein gefährdet, gar nicht. Und ich glaube, auch diesen Verein könnte man einfach pleite gehen lassen. Man macht einen nächsten Förderverein und hat ein negatives Image maximal, aber finanziell ist das alles Wumpe. Was mich natürlich auch ein bisschen gewundert hat, da sind sehr viele Rotary-Vereine dabei, die sich dieses Projekt dick auf die Fahne schreiben, von dem man jetzt gerade überhaupt nichts hört. Ne? Also es haftet irgendwie nur dieser Förderverein des Jugendzentrums, alle anderen, die sich dieses Projekt auch schön auf die Fahnen schreiben, von denen hört man nichts. Die sind da nicht drin, die müssen jetzt nicht einschreiten. Läuft. Das war so diese Kritik. Wenn man das in der Provinz macht, hat man offensichtlich ein Problem. Also es gab, wie gesagt, einen gewissen Shitstorm auf Facebook, wo ich in einer Facebook-Gruppe, also ich habe eine Seite für meinen Internetblog, den ich da mitleite. Es sind auch andere Leute mit dabei. Also ich sage nicht nur meinen, aber es ist auf meinen Namen registriert. Also irgendwo, ich krieg's ab, wenn irgendwas kommt. Gut. Diese Seite hat eine Facebook-Seite, diese Seite hat auch eine Facebook-Gruppe, weil ich mal diese Gruppen ausprobieren wollte. Die Seite hat 2500 irgendwas Fans, da ging es wegen des Unglücks in Ibbenbüren letztes Wochenende rund, und dann hast du eine Erreichbarkeit von 10.000 Leute, was immer das bei Facebook heißt, also irgendwie bei 15.000 Leuten in der Timeline kommt dein Blog mal vor. Und dann hast du so eine Mini-Gruppe, die ist eigentlich relativ unwichtig, aber da gibt es halt Gedöns drin. Und da steht ja auch dick drauf, dass das Gedöns ist. Und damit kommen einige Leute nicht klar. Also da bin ich hinter den Kulissen schon mal ordentlich angefeindet worden. Und Ja, für den Beteiligten ist das natürlich so ein Ding. Ich weiß nicht, wie das nach außen wirkt, aber für den Beteiligten hast du das, was hinter den Kulissen so passiert, und du hast das, was vordergründig ist. Das ist natürlich, vielleicht wäre das alles, es ist schon bedrückend. Also es ist schon ein bisschen ein Druck zumindest da durch die beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob das so klar wird, wenn man nur das, was vordergründig passiert, zur Kenntnis nimmt. Da gab es halt ein paar Anhänger dieses Jugendzentrums, die sich beschwert haben über meine Art, denen das einfach arrogant vorkommt, was ich da so von mir gebe, und rücksichtslos. Kritik hat, glaube ich, oft das Problem, dass es arrogant und rücksichtslos wirkt. Dabei ist es eigentlich nur ehrlich. Und da musst du in der Sache halt hart bleiben. Du kannst nicht mit Wischiwaschi oder mit dem Gefühl oder ach ja, und also das ist zwar die harte Kritik, aber so ernst meine ich das gar nicht. Also damit kannst du nichts anfangen. Du musst es schon hart formulieren. Dann kommst du zur Klarheit. Dann kommst du auch dahin, deine eigenen Fehler offen darzustellen. Denn wenn du irgendwas richtig scheiße erzählst, also es ist ein Druck, den man sich selber macht, dann wird das relativ schnell klar. Von wegen, da ist ein riesiger Fehler, den du gerade machst. Und deswegen auch solche Sachen mal publizieren. Also meine Kritik war, also wie gesagt, ne, nicht die ganze Jugendarbeit geht kaputt und finanziell ist das peinlich, aber nicht kein Weltuntergang. Ich habe auch reingeschrieben, von wegen, gerade bei diesem Verein ist es relativ schnell so, dass die Leute davon ausgehen, jetzt geht die Welt unter und machen sehr stark ja, einen auf Weltuntergang. Das heißt, es werden irgendwelche Sachen darauf beschworen, die total schlimm sind. Leute werden aufgeregt, das alles wird so aufgebauscht. Und das Ding ist einfach, dieses Jugendzentrum ist das größte. Ich weiß nicht, ob es das größte ist, wahrscheinlich das größte und sowas, aber es ist das finanziell am stärksten unterstützte von der Stadt. Und die gehen hin und sagen, sie sind gefährdet. Und das ist halt Quatsch. Die sind gar nicht gefährdet, weil sie halt so groß sind. Und weil sie halt durchaus auch öffentlichkeitswirksam agieren können. Das gibt eine gewisse Stärke. Und das wird komplett ausgeblendet und dann wird gesagt, also, hoch, da will uns jemand wieder angehen und sowas. Das ist ein Relikt aus den 90er Jahren, wo das tatsächlich noch der Fall war. Wo aber andere Jugendzentren auch relativ groß gewesen sind. Aber das war katholische Kirche und so weiter und so fort. Und das ist alles sehr stark geschrumpft. Unheimlich geschrumpft. Womit das zu tun hat? Müßig. Also es ist kein Gegeneinander, was da gewirkt hat, sondern einfach die katholische Kirche hat an Zulauf, auch in der Jugendarbeit, massivst verloren. Das ist nicht gut weitergegangen dort. Und das ist komischerweise bei diesem, oder bei diesem speziellen nicht religiösen Jugendzentrum nicht angekommen. Die reden genau das gleiche nochmal. Also die Tendenz ist da. Ohne zu realisieren oder mal aufzunehmen, so ist es gar nicht mehr, sondern das sind die, wo alles hinguckt, wenn über Jugendarbeit im Sinne einer öffentlichen Einrichtung die Rede ist, jetzt nicht Sport, ja, sondern da. Und die reden davon, dass sie unheimlich gefährdet sind. Da sind sie überhaupt nicht und sowas, aber Politik hat sich daran gewöhnt, die sind auch teilweise schon mal daran gescheitert, also an so einer Machtdemonstration dieses Jugendzentrums sehr stark gescheitert und die haben auch Angst davor. Was wollte ich sagen? Also ich meine, es gibt diesen Eindruck, den auch Parteien haben. Also ja, und da ist keiner, der gerade meint, ich kann das Ding platt machen, weil ich müsste eine Alternative haben, die habe ich nicht. Und ich müsste dem Druck entgegenhalten. Das macht gerade sowieso niemand. Eine große Alternatividee, die auch noch irgendwie so kostentechnisch umsetzbar wäre. Gibt's nicht. Ja, aber es gibt natürlich diese Weltuntergangsgedanken. Also diese Emo-Attitüde, bei der man immer fragen muss, cui bono? Wem nutzt das noch? Wenn das nicht realistisch ist, wem nutzt denn das Ganze? Und ich glaube, diese Frage ist durchaus beantwortbar. Und da wird es natürlich sehr heikel und da gibt es natürlich die Ersten, die dann auf Teufel komm raus schießen wollen. Und in diesem Sturm habe ich mich, ja, habe ich mich bewegt oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob ich noch drin bin. Man kriegt ja nicht alles mit. Aber da ging mir Facebook schon sehr stark auf den Keks, wenn man jetzt wirklich nur ja, mit den Leuten aus der zweiten Reihe versucht zu diskutieren. Ist das sehr sinnlos, das sollte man lassen. Vielleicht einmal da rein, um nicht sich an heften zu lassen, von wegen, der stellt sich jetzt keine Diskussion. Das habe ich getan. Habe das auch, glaube ich, ganz gut getan. 2-2 muss nicht sein. Und wenn es sich verhindern lässt, ja. Und das war die Aufregung um Facebook. Also ich meine, das ist halt anstrengend. Das ist nicht zermürbend oder keine Ahnung was, aber es ist doch anstrengend, so dass man sagt, von wegen, was soll denn der Blödsinn wirklich? Also, oder will man sich das selber zumuten? Können das nicht andere machen? Das hat, da ist man am Zweifeln, solange das Druck macht, aber je mehr man da rauswächst, je kälter das Thema wird, desto mehr sagt man nein. Nein. Genauso, das musste irgendwo sein. Auch wenn man allein auf aller Flur ist und sich sehr viele Leute lustig machen darüber oder sagen, der spinnt doch total und keine Ahnung was. Nee, also dieser Idee ist selbst dieses Blog verpflichtet gewesen. Deswegen gibt es dieses Blog, um nicht um der Wahrheit eine Chance zu geben. Das klingt jetzt sehr theatralisch, aber um einfach saubere Argumentation eine Chance zu geben. Und das ist jetzt keine, überhaupt nicht die Ausnutzung einer Monopolstellung. Denn jeder andere darf einen Blog machen und jeder andere darf in meinem Blog kommentieren oder bei Facebook und überall kannst du und darfst du kommentieren. Und es gibt bei mir jetzt nicht so einen Flashmob, der jetzt Kritiker kaputt machen würde oder keine Ahnung was. Das gar nicht. Das ist auch zu schwierig, wenn man sauber argumentiert. Und wenn man dann auch noch gegen Kritiker, von Kritikern gegenhält. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie das dann trotzdem dann, also wie all diese Schablonen versucht werden, drauf zu drücken. Ja, also ich bin natürlich dann der unverschämt ist, der arrogant ist, der unfair ist, der den Donuts kritisiert. Das war das Schärfste überhaupt. Man darf in Bühne nicht die Donuts kritisieren. Also die Donuts, die so ein rebellendeutsches Album haben, wo ein Song irgendwie heißt, ich mache nicht mehr mit, und die Donuts sind halt die mitmachen. Also ein Song, der sagt, ich bin gegen konformes Verhalten, und die sind der Inbegriff konformen Verhaltens. Um Geld zu verdienen, machen die jeden Scheiß. Jetzt machen sie halt auch ein deutsches Album und lassen sich letztes Jahr vom Stadtmarketingverein Ibbenbürens einen Preis fürs Marketing für Ibbenbüren überreichen. Was totaler Quatsch ist. Keine Sau weiß wegen denen, also er kennt den Namen Ibbenbüren, aber keiner weiß, wo es ist. Auf der Landkarte wird es keiner finden, nur weil die Donuts daherkommen. Und das ist halt auch, sich für das Marketing irgendwie so, also sich einspannen zu lassen. Also das ist der Inbegriff von Konformität. Mit dem Strom schwimmen. Mit allen schwimmen, mit der Industrie schwimmen, damit Ibbenbüren industriell besser dasteht, was natürlich Quatsch ist durch, eine, durch seine Band. Also der hat die Stadt relativ wenig von. Also, dass der Name öfter genannt wird, das findet man beim Stadtmarketing dann toll, wenn der Name der Stadt öfter genannt wird, als ob das was bringt. Oh. Ja, persönliche Angriffe gab es, entzogene Freundschaften gab es, von denen ich gar nicht wusste, dass sie in dem Maße bestanden, wie dann gesagt worden ist. Das Ganze wurde persönlich genommen, war gar nicht persönlich gemeint. Ich habe einfach einen Verein kritisiert, von dem ich bislang gedacht habe, da gibt es drei Leute im Vorstand und es gibt einen riesigen Beirat. Offensichtlich zählen die alle nichts. Da fühlen sich Leute direkt selber kritisiert. Ja, und wie gesagt, man hat einen gewissen Druck. Andererseits sieht man dadurch auch erstmal, wie die Verhältnisse sind. Und das war auch ein riesiger Schritt. Also, ne? Also ich meine, es ist jetzt wirklich so Provinz. Kämpfeleien. Also mich können sie da nicht treffen, weil sie kaum was von mir wissen und weil ich da kaum treffbar bin, wirklich. Gerade wenn man nicht weiß, wer, wo ich. Also jeder hat seine Achillesferse, aber die wissen das halt nicht und dann kriegt man mich nicht. Und scheitert eher bei dem Versuch, diese Achillesferse zu treffen. Also da war auch sehr lustig halt, gerade was die Donuts anging, jemand kam an und meinte, in meiner Kritik an den Donuts, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, den ich schon wieder vergessen habe, weil er einfach relativ fix gemacht worden ist. In meiner Kritik würde ich halt dieses Jugendzentrum auch, oder den Verein, der dieses Jugendzentrum stützt, kritisieren. Und allein diese Gleichsetzung von Donuts und diesem Jugendzentrum, das würde ja schon Bände sprechen oder eine andere. Einen anderen Begriff verwendet, aber die Idee war das und sowas. Und ich gucke, also er hat an Ort, dann wurde tatsächlich noch in so Screenshots von diesem Artikel als Beweislast, damit ich ja nicht auf die Idee komme, meinen Artikel zu verändern, auf Facebook gepostet. Und dann lese ich meinen Artikel nochmal durch und der Verein fällt nicht, das Jugendzentrum fällt nicht und weder ein Synonym des einen noch des anderen fällt. Und da dachte ich schon, also. Ich weiß nicht, ob ihr noch wirklich Gesundheit, wenn ihr wirklich selbst euch selbst in allem dort erkennen könnt, ohne genannt werden zu sein. Also es stand nichts davon drin. Es ging wirklich nur um die Donuts und ihr Album und nicht um irgendwas anderes. Und Geschmack, also es gibt die Mehrzahl der Leute findet das toll. Das ist ja völlig okay. Man macht sich auch kaum Freunde, wenn man irgendwas sagt, das ist irgendwas nicht gut, aber kein Grund, das nicht zu sagen. So, und damit haben wir schon 36 Minuten voll. Das ist ja schon mal nett. Mein Bier ist noch nicht zu Ende. Das hängt auch damit zusammen, dass ich hier gleich eben zwei drin hatte und drei Flaschen vertilgen wollte. Das schaffe ich jetzt noch nicht mehr wegen des während des Podcasts. Ja, so komisch es ist, also das Podcast-Ding wächst einem immer mehr ans Herz. Man ist angefangen und wusste gar nicht, wie es geht und jetzt gewöhnt man sich so langsam daran. Ich höre immer noch nicht unbedingt zu bei meinen eigenen Podcasts. Aber das hatte ich immer schon. Ich hatte früher mal eine Talkshow gemacht und da gab es eine Videoaufzeichnung und die sind im Fernsehen gelaufen und sowas. Aber ich wollte das auf Gottes Willen, ich wollte das nicht hören. Und nicht sehen. Ich habe noch eine Videokassette, also wenn ich Pech habe, vergammelt die irgendwann. Ohne, dass ich jemals irgendwie so die komplett gesehen hätte. So. Also, es gab über Spreeblick mal den Satz von Malte Welding, glaube ich, dass Johnny Häusler sich mal leer geschrieben hätte. Die große Wut fürs Schreiben habe ich gerade auch nicht. Podcasten geht. Und jetzt mal überlegen, also beim Burgfunk habe ich gesehen, das ist GEMA-frei, also da können die einem nichts. Bei den Saufgetränken, die habe ich komplett umgestaltet. Den Bücherschrank auch. Flurfunk und Anmerkungen werden so langsam aktualisiert. Aber wie gesagt, da bin ich schon im nächsten Jahr, was die noch fehlenden Folgen, im letzten Jahr meine ich, was die noch fehlenden Folgen angeht. Das ist alles ja, gerade akzeptabel. Dann gucken wir mal, wann wir den nächsten Bücherschrank kommen. Meine Freundin kommt und ich verabschiede mich. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Sie hörten eine Produktion von schneckenradio.de.